Cyril Haji Amadougei, Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und seiner Begleitung, besuchten am 31. August Manyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten an dem Tag den Palast der Wissenschaft und Technologie.